Hallo und herzlich willkommen zu dieser... Ist so gemein, dass du immer auf Start drückst und dann sofort du natürlich grad, weißt... Du hast so, gesagt, wenn du einfach deine Worte weißt, nicht beendest. Natürlich sofort weißt, dass du jetzt anfangen und dann eine Anmoderation machen kannst. Du hast einen Anmoderationsvorteil, einen AF. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge DPU, das Podcast-UFO-Podcast. DPU, das Podcast-UFO, wir sind wieder da. Hey! Herzlich willkommen auch von mir, mein Name ist Stefan Tietze, das ist Florentin Will. Dankeschön, wir begrüßen euch zur zweiten Folge des neuen Jahres 2017 und... heute geht's um ein Thema. Wir haben uns überlegt, mal wieder ein Thema zu machen, einfach weil wir das mal wollen. Ein bisschen Struktur reinbringen. Um ein bisschen Struktur, so ein bisschen roten Faden reinzubringen. Wir wollen darüber reden, über Dinge, die einfach mal so sind, wie sie sind. Dinge, einfach die anstehen. Mal, Dinge, die anstehen, Dinge, die einfach plötzlich mal so sind. Ja, Dinge, einfach, die gemacht werden müssen. Richtig. Und zwar, darüber haben wir immer, wir reden ja selten über unser wirkliches Privatleben. Ja. Und deswegen möchte ich mir euch heute in meinen Körper einweisen. Schön, einmal, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich hatte vorgestern und davor den Tag ein Pochen in meinem Ohr plötzlich. Aus dem Nichts ein Pochen in meinem Ohr. Offensichtlich eine Art Tinnitus. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, was soll ich dagegen jetzt tun? So, es war auch nicht mein Herzschlag, es war einfach unregelmäßig, was es wahnsinnig unerträglich macht. Aber was soll man dagegen tun? Dafür gehe ich jetzt nicht zum Arzt, weil da ein bisschen was pocht. Nein, das ist mir zu unangenehm. Vor allem, lass mich dir die biologische Erklärung dafür geben. Ich habe... Ciao, Tarkan. Ciao. Tarkan Bacci, einer der talentiertesten Komödiatoren Deutschlands. Es ist ja tatsächlich so, dass das dadurch entsteht, dass dein Gehör besteht ja aus ganz vielen kleinen Härchen. Ne? Und jedes Härchen hat einen... eigenen... Geruchssinn. Richtig, genau. Und das ist ja so, dass wenn du da irgendwie mit deinen Fingern reinfingerst oder irgendwie eines dieser Haare abbricht oder abfällt oder umknickt, dass dann dieser eine Ton konstant aktiv ist, so als würdest du den ständig hören. Ja. Und dein Gehirn irgendwann sagt, das kann nicht sein, dass dich die ganze Zeit Wackelkontakt. Und den irgendwann mutet und irgendwann einfach sagt, du bist einfach raus. Du einzelnes Haar. Also höre ich diese Frequenz jetzt nicht mehr. Ja, das Haar ist immer noch kaputt. Aber der ist einfach raus. Du hast halt, keine Ahnung, 100 Härchen pro Herz, was weiß ich, Frequenz. Weißt du, und irgendwann ist alles weg. Mich widert dein Wissen über Organe an. Erstmal stehst du da nicht darauf, dass man deine Augen anfasst. Ich bin Typ, ich bin herzlich zu Menschen. Ich fasse dir an den Augen an. Ja, mach, das ist aber, du hast mich schnell gemerkt. Bei jeder neuen Praktikantin, die reinkommt, erstmal direkt in die Augen fassen. Erstmal in die Augen fassen. Schön, erstmal. Du hast mir ganz schnell zu erkennen gegeben, dass du es nicht magst, wenn man an deinen Augen rumfummelt. Das stimmt. Weil du es nicht magst. Aber bei deinen Ohren war auch sowas. Du hast in New York nämlich dein erster Einkauf, war nicht irgendwie was zu trinken, Wasserflasche oder was für den Morgen, schön Toast. Nein, du hast dir Ohrenstäbchen gekauft. Ja, ich bin Ohrenfetischist. 127 Ohrenstäbchen. Ich finde, ich habe einen Fetisch, was Ohrenstäbchen angeht. Ich mag einfach, wenn so ein richtig dicker, schöner, harter Watteprängel so richtig wuchtig in deine Ohren lunzt. Wuchtig in meine Ohren reinwämst. Wirklich so in so einer Taktung, wie so ein Dampfhammer, der da einfach so reinballert, einfach so unermüdlich. Das finde ich einfach geil. Ja. Es ist aber tatsächlich, hängt mit Gefahr zusammen, denn ich hatte schon oft Probleme mit Gehörgangsentzündung und Ansammlung von Ohrenschmalz und so. Ist alles sehr ekelhaft. Schon mal so ein Pochen gehabt, so ein unregelmäßiges Pochen, wie so ein kleiner Zwerg, der drin mal gegen deine Wand klopft. Wie so ein fieser Nachbar, der so meint, ey! So ich denke mir, manchmal hat man sowas gesehen, dass so ein Käfer, Leute haben Käfer in den Ohren und sowas, weil die irgendwie draußen gecampt haben. Ganz wichtig, wenn einem so eine Fliege oder eine Biene ins Ohr fliegt, das passiert manchmal, dass einem so eine Fliege ins Ohr fliegt und dann nicht mehr rauskommt, und es ist natürlich, du machst dich natürlich komplett wahnsinnig, weil du hast ein extrem lautes Surren im Ohr. Was man da machen soll, auf gar keinen Fall irgendwie mit einer Pinzette oder Ohrenstäbchen anfangen, rumzuwuhlen, weil dann würde man das Tier nur weiter reinschieben. Was man machen soll, ist Alkohol, Wodka, irgendwas Hochprozentiges ins Ohr kippen, damit das Fliege abgetötet wird und dann kann man sie rausnehmen. Ich habe Angst, dass dann eine wilde Feier feiert. So. Ja, dann noch mehr Leute kommen. Paar Nutten hier dazu ist halt Wodka. Ey, hier ist alles umsonst. Ja. Und dann einfach ganz, ganz viel einlädt. Aber Ohren ist echt der abgefahrenste. Mein Bruder hat eine gute Story, aber die ist auch richtig gut, finde ich. Also ich als. Ja, kein Grund, den Bruder zu beleidigen jetzt. Jesus, so unbedrängt einfach den Bruder beleidigt. Okay. In Abwesenheit. Aber es war tatsächlich so, der hat einmal was erlebt, das einzige Mal in seinem, in seinem gesamten erbärmlichen Leben. Komm ein bisschen runter, alles klar. Okay. In seinem halt mich zurück. Nicht lebenswerten Leben. Ja, okay. Ist er um See spaziert. Wow, Highlight. Jesus Christ. Wow, alles, wozu er zustande ist, um See spaziert. Und er hat ja gerade eine Ohrenentzündung und hat da irgendwie mit seinen Ohrentropfen irgendwie rumgemacht und so, halt irgendwie auf dem Spaziergang, und ist jemand an ihm vorbeigelaufen und hat gesagt, aha, haben Sie Ohrenprobleme mit Ohrentropfen? Wichtig dabei ist, hat der Fremde ihm erklärt, wichtig dabei ist, dass man den Kopf ganz zur Seite neigt, also wirklich mit dem Ohr auf die Schulter drückt, ganz zur Seite neigt, damit die Ohrentropfen da drin bleiben. Und dann hat er ihm das so gezeigt und dann ist dieser fremde Mann noch den gesamten weiteren Weg so gelaufen. What? Also er kam ihm entgegen. Fremde sind die Besten. Fremde und ist wirklich, und mein Bruder meinte, bis er ihn nicht mehr gesehen hat, hat er durchgehend, ist er so seitlich gelaufen. Also dieses, wenn sie Ohrentropfen machen müssen, müssen sie so machen und bleibt dann so und läuft dann so den Weg entlang. Ich fand das unglaublich. Aber was machen denn Menschen, die auf beiden Seiten haben? Ja, das ist in der Tat sehr schwierig. Ja. Weil da musst du halt immer so hin und her. Hin und her, aber so hin und her. Und wenn es da rauszulaufen droht, immer wieder schnell. Es ist dann immer so ein Kampf zentripetal gegen zentrifugal. Ich hab mal, dass du immer so vibrierst. Ich weiß noch wie heute, ich bin zum Neo Magazin gefahren. Und dann hatten wir morgens, und ich war mit dem Auto da, eben komischerweise. Und dann habe ich mit dem Auto geparkt, Handbremse gezogen und plötzlich hat es gejuckt und dann ist so ein Klumpen rausgeflogen, so ein Ohrenschmalzklumpen. Keine Ahnung warum. Rausgeschossen. Ja, rausgeschossen, so an die Scheibe, dann zerplatzt. Keine Ahnung, wie das möglich war. Mega widerlich. So. Ja. Ich bin auch hygienisch eigentlich, ich wasche meine Ohren auch. Und das ist einfach, war mir sehr unangenehm. Und dann habe ich mich aber gefühlt, dann habe ich so gedacht, so, habe ich so am rechten Ohr rumgedaddelt, weil ich dachte, jetzt muss das da ja auch rauskommen. Weil das ist ein Ungleichgewicht. Meine Ohren, mein Kopf ist rechts, ist ein bisschen schwerer als links. Ja. Und dann bin ich so ein bisschen schief rumgelaufen. Dann. Ungleichgewicht im Körper macht mich manchmal wahnsinnig. Ja, das Herz auf der linken Seite ist furchtbar. Zum Beispiel, wenn du halt nur halt manchmal den rechten Arm trainierst, also halt Muckibude, klassisch rechter Arm. Und du dir dann denkst, ja, jetzt ist ja alles Ungleichgewicht. So, weil dann denkst du dir, okay, jetzt ist meine rechte Körperseite schwerer. Vergiss doch Wörter. Jetzt ist ja alles Ungleichgewicht. Jetzt ist ja meine rechte Körperseite schwerer. Und dann laufe ich ja immer so leicht rechts geneigt. Richtig. Dann wird wieder mein linker Bein stärker oder was auch immer. Ja. Es ist wichtig, meine Mutter ist eine Harmonie herzustellen. Meine Mutter ist ein Bein ein bisschen kürzer als das andere. Hm. Macht mich kirre. Ja. Wenn ich sie sehe, und man sieht es natürlich nicht, muss ich erstmal weinen. Ja. Schön. Och, hatten wir auch Asymmetrie. Eine, furchtbar. Hatten wir auch eine in der Klasse Pferde-Barbara, liebevoll genannt. Bei der war auch ein Bein. Was ist bei euch falsch? Die fette Pferde-Barbara. Kotz-Manuel. Der war auch ein Bein kürzer als das andere. Und das war wirklich das Erste, was gesagt wurde. So, hallo, das ist die Barbara und bei der ist das linke Bein kürzer als das rechte. Das müssen Sie und nicht alle sagen. Alle schauen sich so an, so. Frau Meier, das müssen Sie so nicht sagen. So, wenn eine Lehrerin so einen Roast vorbereiten, wenn die Leute in die Klasse holen. So, wir haben einen neuen in der Klasse, das ist Daniel, der hat ein größeres Ohr als andere. Viel Spaß mit ihm. Und so, die Gründe mitliefern, warum sie gemobbt werden kann. Aber was mich als Kind immer fertig gemacht hat, weil die hatte dann auch besondere Schuhe, also einen besonderen Schuh, der halt höher war. Also zwei besondere Schuhe. Das ist eine sehr interessante Frage. Was macht einen Schuh besonders? Ist ein Schuh besonders, wenn er ungleich ist zu dem anderen Schuh oder in Abgrenzung zu allen anderen Schuhen? In meinem Kopf war er gerade besonders zum anderen Schuh, weil dann sind beide besonders, weil es gibt ja nur zwei. Und die hatte andere Schuhe und mich als Kind hat es immer fertig gemacht, weil ich nicht wusste so, ab welchem Gleichgewicht man den neuen Schuh braucht. Weil ich glaube, wenn man jedes Bein eines jeden Menschen messen würde, würde man rausfinden, immer ein bisschen anders. Aber wo ist dann der Punkt? Ich dachte mir, ja, Moment mal, vielleicht ist mein Bein auch so 4 Millimeter länger, aber ab wann brauche ich diesen Schuh? Ja. Also was ist der Punkt, wo man sagt, nee, ab jetzt neuer Schuh? Ab jetzt definitiv neuer Schuh. Oder auch Arme. Und ich habe wirklich bestimmt ein Jahr meines Lebens immer geht, fuck, was ist, wenn meine Arme nicht gleich lang sind oder wenn meine Schulter auch, nicht... Und jeder von uns hat eine chronische Krankheit, locker. Sowas wie leichte Form von Asthma, leichte Form von Diabetes, hat jeder. Und ich denke mir immer, ab welchem Moment liegt es nur daran, dass man einmal nicht beim Arzt war oder so, sonst hätte man jetzt ein verschreibungspflichtiges Medikament, was man ab jetzt so nimmt halt abends. Ich kann ja sowieso fragen, ist die Krankheit immer so ein binäres Ding, entweder du bist krank oder nicht, oder ist jeder Mensch bei jeder Krankheit auf so einer Skala nur halt noch nicht weit genug eben, und in unserem System, System, da ist es halt nun mal so, dass es nur Einsen gibt, aber es gibt natürlich viele wesentlich aber dazwischen. Zum Thema Harmonie und gleich große Körperteile, sehr interessant fand ich auch, ich habe mal Zwillinge kennengelernt, weibliche Zwillinge, und dann war es so, dass irgendwann die eine von den beiden Zwillingen meinte, sie sei lesbisch, und dann die andere Schwester ganz ganz aufgelöst so, ja, Moment, ja, dann bin ich ja auch lesbisch. So, weil sie dachte so, that's not how it works. So, weil sie dachte so, wir sind ja gleich und alles und dann so völlig so, so, so von außen kam diese sexuelle Identität plötzlich an sie ran, so, Moment, dann müsste ich jetzt auch lesbisch sein. So, dieses, konnte sie überhaupt nicht erfassen, dass sie auch anders sein kann. So, das fand ich so lustig. Oh, das bin ich mal einfach dieses so, ja, ich habe heute Mittag Chicken Nuggets gegessen, so, ja, dann muss ich jetzt auch, habe ich jetzt auch Chicken Nuggets gegessen. Hör auf, ich nehme zu. In so einem konstanten, oh nein. Du, man, der andere macht was für einen selber, also ganz furchtbar. Ich wollte heute Abend in La La Land, den habe ich schon gesehen. Nein. Scheiße. Aber, ey, aber das ist interessant, weil es ja bis jetzt heute, also ich weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist bis heute noch nicht ganz geklärt, woher Homosexualität eigentlich kommt und ob es nicht auch so ein bisschen was mit der DNA zu tun hat, zum Bruchteil zumindest. Mhm. Und das finde ich schon spannend. Also auch dass vielleicht, ja, es gibt doch diese Wachowski ehemals Brüder. Wachowski-Geschwister. Die dann die Wachowski-Geschwistern wurden und jetzt die Wachowski-Schwestern sind. Das sind beides jetzt Frauen geworden. Aber Stück für Stück, ne? Ja, und immer wurden ihre Filme schlechter. Also je mehr... Was sagt uns das über Frauen aus? Je mehr Frage. Sie zuwider der Natur gehandelt haben, desto furchtbarer wurden die Filme. Ja. Nee, Moment. Das könnte aber auch so dieser David Lynch-Ding sein, wo du ja mal die interessante David Lynch-Anekdote erzählt hast, dass David Lynch beim Therapeuten war und ihm seine Leiden geklagt hat, Depression oder Schizophrenie, irgendwas. Und dann der Therapeut gesagt, ja, kein Problem, können wir alles machen. Und dann hat David Lynch gefragt, ja, Moment mal, aber wenn ich dann gesund bin, werden dann meine Filme schlechter. Ja. Der Therapeut meinte, das kann gut sein. Weil die natürlich auch aus einer gewissen inneren Zerrissenheit und Unbequemheit kommen. Und dann meint David Lynch ja dann nicht. Dann mache ich keine Therapie. Ja. Dann hat er sein eigenes Leid oder sein eigenes Schicksal vorgezogen, seinem kreativen Abfall. Und so kann es ja tatsächlich. Genau wie Chevy Chase einen Morgen mal aufgewacht ist und nicht mehr lustig war. Ja. Und das ist das Ende der Story. Ja, ist auch bestimmt bei einem von uns passiert. Aber wir sind halt in diesem komischen Kosmos gefangen, wo das eigentlich auch egal ist. Ja, wo man einfach ab alle 5 Minuten der Titzler sagen muss und die Leute feiern. Lachen es auch. Wir sind jetzt mittlerweile in so einem System gefangen. So Leute gehen davon aus, dass das, was man sagt, gerade lustig ist, auch wenn es nicht, wenn es ernst gemeint ist. Ja, das stimmt. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was dafür tun. Aber wie gesagt, bei diesem Ohrenklopfen dachte ich kurz so, ja, das ist halt jetzt das, was ich habe. So, das ist jetzt, wenn ich in Interviews mal irgendwas sage, dann ist das, was ich erwähne. Ja. Das ist so mein Ding jetzt einfach. So, wenn ich mit Freunden spreche, das ist das Ding, was ich jetzt habe. Das gehört jetzt zu mir. Ich habe jetzt Ohrenklopfen, komischerweise. Bist du eigentlich wehleidig? Nee, ich habe nur wahnsinnig Angst vor Dingen. Okay. Wow. Ich habe auch eine andere Frage geantwortet. Nee, ich hab Angst, dass ich habe Angst vor Krankheiten, wahnsinnige. So, weil das ist ja furchtbar, das ist das Schlimmste, was du haben kannst. So. Aber konkrete Krankheiten, nee, für denen du Angst hast? Ja, Krankheit, ich habe extreme Angst vor dem Schlaganfall, glaube ich. Manchmal liege ich so rum in meinem Bett und denke mir so, boah, wäre echt schön scheiße, wenn du jetzt einen Schlaganfall hättest. Das denk ich mir ziemlich häufig. Ja. Auf der anderen Seite bin ich nicht wehleidig großartig, nee. Ich frage auch oft einfach ganz unverhohlen nach, was das jetzt bedeutet, weil für Krankheiten kann man ja oft einfach nichts. Mhm. So. Ja, stimmt schon. Ja. Zum Beispiel, was man auch kennt vielleicht, wenn man so ganz weit den Mund aufmacht oder gähnt, dann so ein ganz beißender, starker Schmerz. Oh, und ja. Und der ist so hart. Und der zwar tut sind so weh. Die Muskeln, ja. Die sich an dem Kieferkinn, genau. Von die Kiefern, ja. So ein bisschen verschieben, ja. Gefühlt. Und dann reicht aber, wenn man den Daumen so ein bisschen das wieder massiert. Ja. Kann man das einfach andere? Gar nichts machen. Das denke ich mir auch immer so. Und ich denke mir, teilweise, wenn ich das habe, denke ich mir, dieser Schmerz ist so intensiv und so stark, aber. Wenn ich das jetzt jemandem sage, weil dann können, ja, okay. Kennt er so, das nicht. Keine Ahnung, wenn man irgendwie zu viert draußen steht und es ist kalt, dann kann man sagen, oh, es ist kalt und alles so, ja, es ist richtig kalt. So, dann hat es einen Sinn, das zu teilen. Aber wenn man jetzt alleine irgendwie so Schmerz im Kinn, also wir haben Schmerz im Kinn, ja. Das hatte ich lange mit Hirnfrost. Wenn man Slush-Eis gegessen hat, ja. Ich als großer Slush-Eis-Verfechter und Fan, habe das oft gehabt, dass ich das mich da reingesetzt habe und das verschlungen habe. Und dann habe ich halt ganz oft Schmerzen in der Stirn gehabt und wusste nicht, was es das ist. Und das ist der unerträglichste Schmerz. Ja. Und das weiß ich auch noch nicht ganz, was es ist. Es ist einfach aber zu da kalt. Weiß man auch, dass der Schmerz bald wieder vorbei ist. Das ist so ein Schmerz, wo man mittlerweile gelernt hat, der ist gleich wieder vorbei. Und das macht den eigentlich okay. So, du weißt, es ist gleich wieder weg. Ja. Das stimmt. Aber auch da habe ich immer Angst gehabt zu sagen, dass ich da gerade Schmerzen habe, weil das so unnatürlich war, weil alle gerade Eis essen und ich der Einzige bin, der ganz, ganz zerdeppert guckt. Ich dachte mir auch zum Beispiel so Tasern. Ne, da heißt es ja so Tasern, wenn Leute sich mal so aus Spaß, so als Selbstexperiment tasern lassen, heißt es, das ist der schlimmste Schmerz der Welt, weil irgendwie gleichzeitig alle Nerven mit Strom versorgt werden und alle alle Nerven, Neuronen feuern hier, fuck, hier ist gerade Guantanamo. Und du hast einen brutalen Schmerz, aber nur kurz. Und dann ist er gleich wieder vorbei und ganz weg. Weil der Strom, sobald der Strom aufhört zu fließen, ist der Schmerz auch direkt weg. Das heißt, du hast den schlimmsten Schmerz, den du jemals spüren wirst. Zu der kürzesten Zeit, den du spüren kannst. Ja. Und da überlege ich mir manchmal, ob das nicht eine interessante Erfahrung ist. Weil du weißt, alles, was danach kommt, also wenn du jetzt ein Kind kriegst oder irgendwie dir jemand ein Bein abschneidet, du weißt, es ist nicht so schlimm wie damals. Es sei denn, du trittst nicht aus dem Taser-Club aus, weil dann wirst du noch ein paar Mal erleben. Ja, so. Vielleicht ist es auch andersrum. Vielleicht wird man süchtig danach und plötzlich reicht einem der andere Schmerz nicht mehr, weil man immer zu dem höheren Schmerz hinstrebt. Hast du Angst davor, süchtig zu werden von irgendwas? Ja, auf jeden Fall. Echt? Ich bin sehr suchtanfällig, ja. Ich war sehr lange süchtig nach WoW, Computer-Internet-süchtig. Ich würde mich immer noch als süchtig nach Essen bezeichnen, so dumm das klingt, aber es ist oft einfach überhandnehmend in meiner Gedankenwelt. Ja, das fällt mir oft auf. Sind ein großer Teil, wenn man so einen Tag mit Florentin verbringt, sind es 80% Gespräche über Essen. Das ist schon auffällig, ja. Ja, können wir vorstellen. Aber es ist auch so, dass es bei mir so ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich denke oft so, welche Mahlzeiten habe ich noch vor mir heute? So, wenn ich jetzt nach Hause gehe, gleich, dann weiß ich noch, ich habe noch das Abendessen, dann mache ich mir vielleicht irgendwie, was weiß ich, irgendwie so eine Terreur-Torte warm oder sowas. So, weiß ich, habe ich noch. Noch steht jetzt zwischen mir und dem Schlafengehen. Sobald ich diese Terreur-Torte mir in mein Mundloch geschoben habe, dann denke ich mir, ich habe nichts mehr zwischen jetzt und Bett gehen. Und dann wäre ich nervös. Oh, spannend. Wenn ich weiß, wenn ich jetzt Hunger kriege, habe ich verloren. Ich glaube, ich habe extreme Angst davor, hungrig ins Bett zu gehen. Ja. Weil ich dann nicht schlafen kann. Ich muss ein paar Sachen noch aufräumen, die du gerade gesagt hast. Erstmal ist Essen eins der Dinge, von denen ich mir wünschte, ich müsste sie nicht mehr tun. Das ist sowas, ich will nicht mehr essen müssen. Das auf Toilette gehen und generell einschlafen. Auf Toilette gehen, das war super. Nee, ich hasse Dinge, die ich machen muss, weil ich dazu gezwungen werde, weil ich ein Mensch bin. So, essen zu wollen, das Bedürfnis zu haben, zu essen, aufs Klo zu gehen oder auch nur die Zeit, die ich mit dem Einschlafen verbringe, sind Zeiten, ich hoffe, dass es in der Zukunft irgendwann mal so Mittel gibt, dass man sich spritzt, ja, und schläft ein. Auf Einschlafen kann ich auch verzichten, aber auf Klo gehen ist doch super. Finde ich furchtbar. Ist doch total gut. Es nervt, es nimmt Zeit weg. Genau wie warten, das ist einfach... Ja, aber es ist ein Moment für dich, dass du einfach mal irgendwie kurz gehen kannst, dich ausklingen kannst, irgendwie schaust du auf Instagram irgendwie Leute an. Ja, aber das ist halt so ein Moment. Es ist Zeitverschwendung, meiner Meinung nach. Irgendwo. Nee, aber du brauchst solche kleinen Momente für dich. Auch strukturiert den Tag nicht. Doch, ein bisschen schon. Ich habe mich auch selber konditioniert in der Schule, musste ich nie auf Toilette gehen. Ich musste es einfach nicht. Ich musste nie in der Schule auf Toilette gehen. Ich habe einen sehr geregelten Toilettengang. Wir sind heute sehr intim, das ist halt leider immer so. Aber ihr müsst da jetzt durch mit uns. Aber mir ist das Gegenteil. Ich muss sehr oft aufs Klo und teilweise auch 3-4 Mal hintereinander. So, ich war und setze mich hin und wieder, ich muss nochmal. Und dann immer wieder. Stehe ich aber auch nicht. Ich glaube, ich bin komplett ruiniert innerlich. Ich bin komplett kaputt. Mein Magen ist komplett hinüber und meine Blase ist auch komplett hinüber. Weil ich glaube, meine Blase ist so ein bisschen wie so ein schlecht erzogenes Kind. Weil ich glaube mittlerweile, dass gerade bei mir sich der Harndrang, also das Bedürfnis aufs Klo zu gehen und die tatsächliche Füllung der Blase komplett entkoppelt hat. Ist das nicht so ein Altersding? Ja, dass deine Blase gealtert ist. Auf jeden Fall. Dass sie nichts mehr miteinander zu tun haben. Wie halt, keine Ahnung, bei Kindern, wo zum Beispiel das Quengelbedürfnis nach Süßigkeiten nichts mit deren Hunger zu tun hat, zum Beispiel, dass das nicht gekoppelt ist. So, und dass sie dann auch die Süßigkeiten nicht zufriedenstellen. Ja. So ist es bei mir auch. Ich muss teilweise aufs Klo, obwohl meine Blase gar nicht voll ist, wo mir denke, ich könnte jetzt noch längere Zeit nicht aufs Klo gehen. Ich glaube, das hat sich komplett entkoppelt, so, weil ich einfach meine Blase schlecht erzogen habe. Weil ich zu schnell nachgegangen habe. Weil immer, wenn ich aufs Klo muss, gehe ich sofort. Und dass sie dann irgendwann frech wird. Mhm. Ja, ich habe das manchmal so psychosomatisch, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt aufs Klo. Ich habe Angst davor, im Kino aufs Klo zu müssen, zum Beispiel. Oh ja. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, ich muss aufs Klo, weiß aber, ich muss gar nicht. Weiß aber wiederum, dass das Gefühl das gleiche ist. Von daher, das ist ein Problem. Star Wars Episode 3, die Unterhaltung kurz bevor Order 66, als Padme und Obi-Wan in ihrem Apartment sind und so diskutieren, so, was ist mit Anakin? Und Obi-Wan es nicht übers Herz bringt, ihr zu sagen, dass Anakin jetzt böse ist. Der Brunnen. Da steht mitten in dem fucking Raum so ein kleiner Brunnen, so ein kleiner phallusartiger Stängel, wo oben so Wasser rauskommt. Und ich saß im Kino, habe mir das erstmal angeguckt und musste Mörder aufs Klo. Ja. Und das die ganze Zeit, das hat mir echt den Rest gegeben. Bin ich dann aufs Klo gegangen und dann kam ich wieder und dachte mir, hä, wer ist denn der schwarze Typ mit dem Umhang? Umhang. So, völlig verwirrend, bis heute nicht verstanden, was da passiert ist. Deswegen, Birdman war bei mir so extrem krass. So kurz bevor da diese ganze Surrealismus-Sache losging, wo man wirklich den Birdman gesehen hat im Hintergrund und so, musste ich dermaßen aufs Klo und der Film ging noch lang. Und dann war die letzte Vorstellung, nein, das ist nicht das Ende, nein, da sind die noch im Krankenhaus und haben noch ein spannendes Gespräch, was 18 Minuten dauert. Ja. Wow! Das war furchtbar. Das ist schlimm. Fuck. Aber ich hab's durchgehalten. Ich war mit einem Freund im Kino, mit dem war ich danach nie wieder im Kino. Der ist mit in der Vorstellung aufs Klo gegangen, kam zurück, setzt sich neben mich und fragt mich, was habe ich verpasst? Ja, forget it. Und ich dachte mir, Alter, hast du eigentlich einen Schaden? Ja. Glaubst du, ich kann mich daran erinnern, was in den letzten 5 Minuten passiert ist. Ja. Und erzähl dir das jetzt, weil in der Zeit, in der ich dir das erzähle, das ist wie diese Schildkröte und Achilles. In der Zeit, in der ich dir das jetzt erzähle, nimm es einfach so hin. In der Zeit, in der ich das jetzt erzähle, ist ja wieder neue Handlung passiert, die wir beide nicht wissen. Dann muss ich den neben mir fragen, was ist in der Zeit passiert. Und irgendwann das gesamte Kino ist nur noch damit beschäftigt, sich irgendwie den Plot zu erzählen. Ganz kurz anhalten, bitte. Einmal ganz kurz, stopp. Machen Sie mal kurz Filmstrich! Ah, auch noch eine gute Lieblingsanekdote, liebe ich. Auch noch eine lustige Geschichte. Liebe ich. Das richtige Wort aus zu Folge kennen. Folge 7. Das richtige Wort zu kennen. Filmstrich! Und das Selbstbewusstsein zu haben, das zu sagen. Ey, ich war neulich mit einem Kumpel ins Kino. Ey, das hat sich als der beste Kumpel der Welt rausgestellt. Oh. Sorry, muss ich mal so sagen. Weil wir haben zusammen einen Film geguckt. Nocturnal Animals von Tom Ford. Mega Film, könnt ihr euch gerne mal angucken. Echt? Ja, super. Oh, ich habe so gemischte Sachen drüber gehört. Super Film, ich finde ihn mega gut. Überragender Film. Okay. So, dann waren wir in einem Kino. Und dann waren auch nicht so viele Leute da. Ich dachte, das war auch eine Nachtvorstellung so. Und dann dachte ich, da bin ich gern drin, weil wenige Leute da sind, die quatschen können potenziell. Und dann waren hinter uns, verstehe auch nicht, warum die in solchen Filmen gehen, waren dann so 5 jüngere Mädchen, die dann einfach sich hinter uns gesetzt haben, genau. Und offensichtlich in den Filmen. Wegen Ryan Gosling, wegen Jake Gyllenhaal offensichtlich. Nee. Die wollten einfach abends irgendwo hin, betrunken, und haben sich halt einen Film ausgesucht, der gerade läuft. Ja. Ist der falscheste Film dafür, weil er beginnt mit so nackten, dicken Frauen und so, der halt dazu anregt, solche Leute einfach komplett in Ekstase bringen zu lassen. Mhm. Weil das ist das Lustigste, was sie sich gerade vorstellen können. Dass da dicke, nackte Frauen gerade rum, und die haben die ununterbrochen die ersten 5 Minuten durchgeschrien. Also, das war nicht mehr mal reden, das war ein Schreien und so. Und ich weiß nicht warum, aber ich traue mich da nicht, was zu sagen. Oh, und der Gott. Kumpel hat aber neben mir, ich dachte, ich habe ihn so angeguckt, und der hat genau das gleiche Gesicht gezeigt wie ich, und hat dann gesagt, hat sich umgedreht, hat einen ganz ruhigen Ton angeschlagen und die perfekten Worte gefunden. Er hat gesagt, ich weiß zwar nicht, warum ihr gerade hier seid, aber bitte hört einfach auf zu reden, denn wir wollen diesen Film gucken. Ich weiß nicht, was ihr wollt, aber wir wollen den Film gucken. Und er hat diese Drogen am Anfang ausgesprochen, aber dann noch so einen freundlichen Touch gefunden. Ja. Das war perfekt. Die waren ruhig, den ganzen Film. Keine Ahnung, wie das möglich war. Aber er hat, das finde ich so beeindruckend. Jeder braucht so einen Menschen. Ja. Jeder braucht einen Menschen, der einem hilft bei sowas. Ja, ja. Der einfach Dinge sagt, die einem dann helfen in der Situation. Und er hat die perfekten Anzahl der Wörter gefunden. Schön prägnant, aber auch mit so einer kleinen Beleidigung, die so ein bisschen wow auslöst am Anfang. Ich weiß zwar nicht, warum ihr hier seid, aber bitte seid doch einfach leise, wir wollen den Film gucken. Ja, das war sehr gut. Toller Film, guckt ihn dir an. Ja, ich bin auch unentschlossen, aber ich guck mal rein vielleicht. Woher kommt Amy Adams eigentlich? Plötzlich ist sie in jedem Film dabei. So wie, erstmal, wie geht das überhaupt? Arrival, und der kam jetzt genau zur gleichen Zeit raus. Anna war offensichtlich wesentlich länger in der Postproduktion. Mhm. Und erstmal, woher kommt die? Plötzlich ist die dabei, einfach in jedem Film. Ich habe die ja damals noch in The Office gesehen, The Office US. Stimmt. Und da hat sie Jims Freundin für eine Folge gespielt oder sein Date oder sowas. Und da dachte ich mir schon, echt gute Schauspielerin. Also vielleicht ist es auch irgendwie, rekonstruiere ich das jetzt. Aber dachte ich mir schon, okay, krass, die fällt da raus aus diesem Cast, weil die sehr gut ist. Und dann später, ich habe sie dann bei American Hustle das nächste Mal gesehen, glaube ich. American Hustle. Ja. Da war es dann. Aber ich glaube, die hatte davor auch schon noch eine große Rolle oder so. Und dann auch, kann gut sein. Auch eine Serie, ne? Weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall toll. Ja, und hier auch Dings Brie Larson ist jetzt für mich die nächste Amy Adams. Und auch richtig gut. Ja. Auch in Room. Ja. Super gut. Room habe ich leider nicht gesehen. Hol ich nach. Room habe ich noch nicht gesehen. Auf jeden Fall, die musst du sehen. Ist gut. Aber es ist mittlerweile auch so, dass die Oscars, die Nominierung kam ja jetzt raus, dass mittlerweile nur noch, weiß nicht, so 5 Filme ausgewählt werden. So, und diese 5 Filme kriegen jetzt alle Oscars. Ja. So, die kriegen jetzt alle Nominierungen. Irgendwie gibt's. War das immer schon so? Oder ist es jetzt so, weil ich mich dafür interessiere und es darauf achte? Weil vielleicht offensichtlich ist es ja schon ein bisschen mehr verdichtet, ja, stimmt schon, ja. Aber das sind so Dinge, die einfach mal anfallen. Auch ins Kino gehen und dann mal. Man muss auch mal Arschloch sein zwischendurch. Auf jeden Fall. Gelenkschmerzen. Ich hab starke Schmerzen in meinem linken Unterarmgelenk. Ja. Ich glaube, weil wir haben sehr kantige Tische. Kantige Tische. Bei uns sehr kantig, sehr harte Kanten. Hartkantig. Ja. Und dann habe ich mich so draufgestützt mit meinem so das Schienbein des Unterarms, sagen wir jetzt mal. Mein Unterarm, Knochen. Habe mich da so draufgestützt. Schienarm. Irgendwann habe ich gemerkt, dass das richtig fucking wehtut. Und ich glaube, ich habe da einfach so Nerven mir schlafen auch sehr oft Dinge ein. Oh. Alles an mir schläft ein, nur ich selber nicht. Ich selber habe immer große Einschlafschwierigkeiten. Echt? Aber ich glaube, mein Arm kriegt pro Tag mehr Schlaf als ich selber. Mir ständig Sachen einschlafen. Ja. Mhm. Aber auch weil du das abklemmst dann aus Versehen oder weil du einfach. Wahrscheinlich. Ich will mir das gar nicht vorstellen, was in meinem Arm passiert, wenn ich einschlafe, weil da muss ja irgendwelche Nerven. Wo sind denn? Ist Nerven dasselbe wie eine Ader? Nee, ich glaube, ist es nicht mehr Blut so, dass wenn du Adern abklemmst, dass sie nicht mehr richtig versorgt werden mit Blut? Aber Nerven ist doch nicht dasselbe wie... Ja, aber Einschlafen hat doch was... Dann sind die Nerven mit Blut unterversorgt. Ach, was weiß ich denn. Weißt du was? Ich will mir das gar nicht vorstellen, weil das ist auch ekelhaft so. Ach. Als Arzt musst du doch auch paranoid durch die Welt gehen. So, du weißt ja genau, was gerade passiert in deinem Körper, wenn was Furchtbares passiert. Oder die gehen halt noch analytisch daran. Oder vielleicht weißt du auch, was so ein Körper aushält. Ja. Also, dass du denkst so, ich habe schon so viele Dinge, in der Intensivstation, irgendwie Unfall, irgendwie kriegt so ein Pferd ins Gesicht, irgendwie kriegt so eine Absperrung, irgendwie direkt durchs Gehirn gebohrt, ja, konnten wir retten, kein Stress, so. Der muss ja auch denken so, ja gut, als Mensch bist du unbesiegbar. Ja. 4 Schüsse irgendwie in die Brustgegend, ja, konnten wir noch retten. Das Flugzeugflügelsyndrom, als ich mal gesehen habe in der Doku, wie viel es eigentlich aushält, das ist einfach so, es könnte dir zuwinken, das Flugzeug, einfach mal so ganz hoch könnte der Flügel und ganz runter 90 Grad, scheiß doch drauf, egal. Was ist da jetzt die Botschaft? Mein Gott, jede Turbulenz ist halt. Vertrauen in Flugzeug. Hab Vertrauen in das Flugzeug. Okay. Das hält schon was aus. So. Ja, okay. Du kannst in die krasseste Windböe kommen. Florentin, mach dir keine Gedanken. Ja. Du brauchst dir keinen Kopf machen, wenn du demnächst mal wieder fliegst. Ja. Du kannst in Turbulenzen kommen, die hat die Nordsee noch nicht gesehen. So Winde können da kommen. Das ist kein Problem. Alles klar. Er hat während der ganzen Zeit jetzt so seine Flügel ausgebreitet, die ganze Zeit. Hat um sich ein bisschen abgehoben, auch ein bisschen. Oh! Hopp! Cool. Ja, aber ja, ich weiß auch nicht so. Einschlafen ist. Aber ist es bei dir beim richtigen Einschlafen? Nicht beim. Man weiß doch, warum. Beim Fake-Einschlafen. Man weiß doch, warum man nicht einschläft. Mhm. Also, ich weiß immer, gerade geht mir was im Kopf umher, worüber ich nachdenke, was mich zu sehr wach hält, zum Beispiel. Ja. Grübeln ist eine Sache. So, ja. Du bist bestimmt auch ein Grübler. Wir sind Grübler. Wir sind reflektiert durch die Welt. Wir analysieren die Welt. So, und dann grübelst du nach und denkst nach und dann weißt du, okay, du bist gerade noch zu wach dabei, Dinge zu analysieren, um jetzt einschlafen zu können. Ja. Ja. Oder halt Katzenurin. Bei mir auch recht oft einfach fucking Katzenurin, weil meine Katze einfach komplett explodiert ist und alles vollgerödelt hat mit Katzenurin. Das ist schrecklich. Das ist einfach furchtbar. Ich habe in der letzten Zeit eine Nacht in Katzenurin, dann eine Nacht in einer gerade gewaschenen, feuchten Bettdecke. Also, es ist einfach so manche so Grenzsituationen. Eine Nacht in einem Büro, frag nicht weiter nach. Wo du ins Bett gehst und denkst, okay, ist jetzt 1 Uhr, jetzt würde ich gerne ins Bett gehen, merkst, oh, meine Katze hat ins Bett gepinkelt, dann wäschst du deine Bettwäsche, dann ist es 3 Uhr nachts, dann hängst du dir noch 2 Stunden über die Heizung, es ist 5 Uhr nachts, sie ist immer noch feucht und denkst dir, ja, ich lege mich jetzt unter eine feuchte Bettdecke. Und dann legst du dich unter eine feuchte Bettdecke und denkst dir, ja, Fische schlafen jeden Tag so, das muss schon hinhauen. Aber denkst du ja nicht so. Und dann, ich konnte dann auch schlafen noch eine Zeit lang, aber. Du bezahlst ja auch für dein Zuhause hier in Köln. Du bezahlst ja dafür. Ja. So, du hast es erworben, das ist dein Zuhause. Denkst du manchmal nicht, das, was du gerade dein Zuhause nennst, ist möglicherweise gerade nicht mehr der beste Ort, um die Nacht in Köln zu verbringen? Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Du hast Geld zum Beispiel. Du hast Geld en masse. Du könntest in ein Hotel gehen zum Beispiel. Du könntest sagen, du hast Fans in Köln. Du könntest sagen, kommt man noch nicht ins Grübeln, dass man nicht mehr das beste Leben führt, was man eigentlich führen könnte gerade? Ich würde eigentlich schon mal gerne in ein Hotel, das habe ich noch nie gemacht, in ein Hotel gegangen und gesagt, so, ich hätte jetzt für die Nacht jetzt gerne ein Zimmer. Klar, das ist schon beste cool. Gefühl. Im Hotel zu wohnen, glaube ich, würde ich auch machen, wenn ich genug Geld hätte. Würde ich im Hotel wohnen. Das stimmt eigentlich schon. Ne? Das ist das Beste. Was machst du mit deinem Star Wars Schlafanzug, mit deinem Boosted Board, mit deinen ganzen Büchern, mit deinen Comicsammlungen, Lucky Luke Comics? Alter, das ist 2017. Das ganze Zeug, das kannst du haben. Das könnt ihr alle haben draußen. Wollt ihr ein Laserschwert, könnt ihr haben. Wollt ihr ein Lego AT-ST, könnt ihr haben. Mach du mal einen Flohmarkt. Mach du mal den großen Stefan Tietze Fehlkauf-Flohmarkt. Können wir gerne machen. Ja, den FF. Dann baust du schön bei dir im Hof die Matte auf. Den Fehlfloh. Können wir gerne machen. So. Dann verkaufst du dein ganzes Zeug, das du fälschlicherweise gekauft hast. Ja. Die Leute kämen strömend. Ey, da könnten wir uns eine ganze Live-Tour mitfinanzieren. Es ist 2017. Ja. Es ist vorbei. Ich bin da jetzt rausgewachsen. Ja, erzähl mal ein bisschen was über dein neues Image. Du hast schon gesagt, du hast angekündigt, du willst dir ein neues Image bauen. Du willst ich weg bin vom ja Willkommen, mit mein, nee, Steffen. Wenn ich mit meinem Studium vorbei bin, bin ich ein gelernter Akademiker. Mhm. Ich kann mir dann nicht mehr erlauben, über Fehlkäufe Witze zu machen oder über neues Kratzeisunglück in der Post. Ja. Dann fange ich an, die gesellschaftlich relevanten Themen auseinanderzunehmen, feinhart zu filetieren und zuzupflücken. Und dann wird mal ein bisschen Fortschritt gemacht, hier im Podcast-UFO auch. Ja. Damit man auch, wenn dann haben Improvisationsstück, haben auch mal eine Botschaft. So, dann heißt es, okay, der Mensch strebt nach Anerkennung. Solche kleinen Botschaften werden mal hervorgepflückt. Mhm. Und das ist der neue Stefan, der Comedy macht. Mhm. Der nicht mehr nur zu Hause sitzt und lernt, sondern schreibt dann nochmal einen Film. Er schreibt mal eine Serie. Oder der geht auf die Bühne, nimmt ins Boeing und spielt 5 Minuten Sets. Im März wolltest du dein Set machen, März. Ne? Ab März. Also. Es ändert sich nicht das Datum, es ändert sich nur die Präposition. Okay. Nach März. Ist unendlich, ist das auch inbegriffen in der Menge nach März? Also, ja. Okay, irgendwann nach März. Irgendwann. Ja, okay. Wir werden sehen. Nee, ich bin schon ganz zuversichtlich. Mich hat jemand angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Bock hätte, er hätte zufällig einen Laden und ob ich nicht Lust hätte, mal Stand-up zu machen, weil ich jetzt ja mal erwähnt. aushelfen könnte. Ich habe gesagt, ja klar, kann ich machen. Jetzt hat er gefühlt eine Tour geplant und danach hat er gesagt, ja, das ist dann wöchentlich in Chemnitz und wir machen dann erst spielst du, dann spiele ich und danach machen wir ein bisschen Info mit dem Publikum. Ich bin da ziemlich gut drin. Alles klar, ciao. Und ich habe es nicht mehr zurückgeschrieben, aber ich glaube, ich bin jetzt in einem Vertrag gefangen, wo ich jede Woche nach Chemnitz muss und mit ihm irgendwie eine Tour spielen muss. Okay. Nicht schlecht. Auch das ist so ein Ding, was jetzt angefallen ist. Ich bin sehr gespannt. Ja, auch ich bin sehr gespannt. Die Stefan und Paul Show. Ich weiß nicht genau, wann sie losgeht, aber ich bin gespannt. Aber auch in so eine Show zu kommen mit einer Person, mit der man sich noch nie unterhalten hat und plötzlich auf der Bühne steht, und hier ist Stefan und Paul. Bing, bong, bing, bong. Das dynamische Duo. Hallo. Typisch Paul. Geil. Könntest du mit einem Fremden... Ja, habe ich schon ein paar Mal. Du nickst schon seit 10 Minuten, du weißt schon, was kommt. Ja. Auf jeden Fall, doch. Aber auch das war jetzt so ein Ding, was anfällt. Es sind manchmal so Dinge. Musst du oft so Rechnungen und sowas, ist das ein Problem? So Dinge, die mir anfallen. Nee. Stromkosten. Nee. Hast du da mal Probleme? Hängst du gar nicht. Ich wurde im Car2Go geblitzt. Oh ja, das ist mir auch schon passiert, ja. Aber ich habe es nicht genau verstanden. Die haben mir gesagt, sie wollen mir eine 10 € Bearbeitungsgebühr zustecken. Sind das schon die Kosten für den Blitzer inklusive? Hast du schon die Post bekommen? Nein. Ja, dann warte auf die Post. Oh, 10 €, dann wollen die nur 10 € Bearbeitungsgebühr? Bei mir waren es insgesamt 15 €, glaube ich. Ich war auch nur irgendwie so 2 km/h drüber. Irgendwie. Wie lange wollen die denn? Road Rage. Ich war komplett außer Kontrolle. Florentin Gunwild. Ja. Nee, aber ich habe letztens in dem Car2Go habe ich eine halbe Tafel Schokolade gefunden. Wo ich mir auch dachte so, ist das nett gemeint oder ist es, also... Warst du da schon der neue Florentin oder der alte Florentin? Warst du schon Florentin 2.0? Ich habe sie nicht verdrückt, ich war schon Florentin 2.0. Möchtest du was mal erzählen? Aber ich weiß auch nicht, ob ich das gegessen hätte, weil es ist einfach, weiß ich nicht, so Car2Go ist immer so eine Staffelwelt, so wo es in so Staffeln gedacht wird und man nimmt irgendwie so Storylines von der ersten Staffel so auf, teilweise manchmal. So die Schoko-Storyline ist noch am Laufen und dann kommst du rein in die neue Staffel und du hast dann diese Die Deutschlandfunk-Storyline ist schon seit ein paar Folgen mittlerweile schon an. Du hast noch diese Handlungsstränge rumhängen und du denkst dir, ah, lass ich die liegen irgendwie, sind wir jetzt hier vor so allem, in Lost? Oder wer hört Sopranos? Funkhaus Europa? In jedem Kategorien, das ich einsteige, läuft Funke aus Europa laut aufgedreht auf, ich will nicht lügen, 85. Ja. Volume 85. Ja. Wer fährt denn mit so einem schönen Samba-Beat dann durch die Stadt, so einem schönen arabischen Klängen? Finde ich toll. Aber, naja. Ja, Car2Go ist seltsam. Ich habe beim Drive Now musst du entscheiden am Anfang, musst du bewerten, wie dreckig das Auto musst ist. Du früher auch, ja. Mach's und immer. Natürlich gebe ich immer schmutzig an. Nein. Klar. Du gibst immer sauber an. Nein. Ja, aber dann kriegt der vor dir Ärger. Es geht mir um mich. Ja, aber komm, nein, das ist was ein Solidaritätsverhältnis. Zum Teufel? Nein, das ist ein Solidaritätsverhältnis. Natürlich spielen alle im gleichen Team. Nein. Und alle sagen gut, natürlich. Nein, du bist so gut, glaube ich. Alle spielen so wie ich. Nein. Weil du bist der Einzige, der gerade an die Gemeinschaft denkt. Natürlich denken alle an sich. Ich, also normalerweise, du willst gut bewertet werden. Du willst, ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn kriegt man dann eine. Ärger, wenn man immer schlecht bewertet wird, keine Ahnung. Aber ich will doch, dass mein Zustand des Autos, den ich hinterlasse, möglichst positiv wirkt. Und indem ich den vor mir schlechter bewerte, wirkt es automatisch besser. Das ist wie das Gefangenendilemma. Die Gruppe kriegt das beste Ergebnis, wenn jeder nicht den egoistischen Weg nimmt. Beim Gefangenendilemma würden alle sterben, wenn ich mitmachen würde. Ja, auf jeden Fall. Du würdest alle in den Tod reißen. Klar, sofort. Nee, du musst auf jeden Fall solidarisch spielen. Immer solidarisch spielen. Du musst immer davon ausgehen, dass jederzeit man sich den Rücken deckt. Dann bist du der Gelackmeierte. Nee, noch nicht. Noch nicht. Wurde ich nicht gelackt. Ja, ich glaube, niemand wurde gelackt dabei. Na, ich glaube, es ist halt so, wenn jemand sagt, ja, hier liegt ein benutztes Kondom irgendwie im Auto, Hilfe, kann ich davon schwanger werden? Und dann sagen die, ja, Moment mal, wer war denn vor Ihnen? Stefan Tietze, der hat schon gesagt, das ist schmutzig, also muss es irgendwie Robert K. davor gewesen sein. Du meinst, ich habe jetzt 15 Kinder. Da wird Robert K. verhaftet, nur weil du gesnitcht hast. Ja, also da bin ich radikal und da will ich möglichst wegkommen. Und ich will auch sogar, dass ich manchmal denke, ich hätte das Auto sauber gemacht. Stell dir mal vor, ich bewerte es schlecht ja. Und dann nach mir der sagt, wow, sehr gut hinterlassen. Was glauben Sie denn, was in der Zwischenzeit passiert ist? Dass ich dir kurz zur Tanke gefahren bin, mir kurz schön so einen Staubsauger geholt, ja. Was glauben Sie denn, was da passiert ist? Ich glaube, das ist der beste Mensch der Welt. 5 Minuten gefahren. Der beste Mensch der Welt ist der, der Car2Go auch so steht in der U-Bahn oder so. Stell dir vor, jemand so einen kleinen Handstaubsauger macht dann irgendwie hinter sich sauber. Arbeitet von euch jemand da draußen bei DriveNow und kann mir sagen, ob ich als intern als der gelte, der die Autos sauber macht, der manchmal auch nur 5 Minuten mit dem Car2Go fährt und plötzlich ist es sauber. Ja. Es muss ja bei Car2Go Leute geben, die auf einem Skateboard mit einem Kanister Benzin durch die Gegend fahren, sausen, um dann zu den ganzen gestrandeten Fahrzeugen zu kommen, die kein Benzin mehr haben, muss sie dann halb voll tanken und dann zur nächsten Tankstelle fahren. Die muss es ja geben, diese Skateboard-Boys und Girls. Wo sind die? I want a skater boy. I'm like seeing you in a boy. Ne. Ever loving. Ah, ja. Avril Lavigne Song. Großartig. Ich bin am Wochenende mit dem Auto gefahren und dann war ich in so einer ländlichen Gegend, so einer bergigen Gegend. Ich war Skifahren. Und in einer bergigen Gegend, da waren plötzlich so Schilder, die hat man schon mal gesehen, diese Achtungsschilder, wo eine Felswand ist und ein Felsbrocken, die runterfahren. Mhm. Achtung, hier können Felsbrocken runtergefahren. Nee, keine Kuh. Felsbrocken, die herunterfallen. Was macht man denn, wenn das passiert? Ja. Also worauf genau soll ich aufpassen? Weil da steht auch, bitte fahren Sie 70. Ja. Und das ist ja auch eine Richtgeschwindigkeit. Man sollte ja auch nicht wesentlich nicht langsamer fahren. Also ich fahre 70 und dann kommt dieses Schild. Wie soll ich darauf reagieren? Das Einzige, was sich bei mir ändert, wenn ich diese Steinschlagschilder sehe, ist, dass rechts oben bei mir so ein Highscore eingeblendet wird, so eine Punktezahl. Überlebt. Und ich dann einfach den ganzen Steinen ausweichen muss, wie Crash Bandicoot oder so. Ja. Der halt einfach bereit ist, so jetzt geht der Level los, jetzt musst du ausweichen. Ja, mein peripheres Sehen ist so ein bisschen auf Alarm gestellt in der Ecke. Ja. Also wenn es so ein, du guckst so ein, die ganze Zeit nach oben. Ja, es wäre so ein bisschen rot eingekreist im Gehirn. Ja. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass da was passiert. Aber was soll man denn dann machen? Du bist tot, auch wenn du das Warnschild vorher gesehen hast. Ich glaube, man soll auf Steine, die auf der Straße schon liegen, achten. Ja, aber dann macht man doch ein Steinsymbol und keine Achtung, die fallen die ganze Zeit von der. Auch die Größe dieser Steine ist unverhältnismäßig. Ja, genau. Das sind so Felsen, riesengroß. So Riesenfelsen, Hinkelsteine. Ja, teilweise gibt es ja auch in Berchtesgaden zum Beispiel, so in sehr bergigen Gegenden, gibt es auch so große Netze, die dann so an die Bergwände angebracht werden, wo teilweise wirkliche Trümmer drin liegen, wo du denkst, okay, das wäre jetzt einfach, der Schulbus wäre halt einfach vernichtet geworden, wenn der raufgefallen. Ja. Also die hängen da so über dir und denkst dir einfach, der Tod ruht über dir, lauert. Zwischen den totweilen Netz. Und dann fährst du in das Netz halt auf, aber der Berg ist genau derselbe und denkst dir, oh, okay. Ja, alles klar, ich fahre noch ein bisschen schneller. Dann bist du, ja. Ja. Ja, das hat mich gewundert. Was soll man denn da machen? Das ist doch, weil Straßenschilder, die geben immer mal einen pragmatischen Ansatz, wie man gerade seine Situation sicherer und besser machen kann. Naja, dachte ich auch. Bis zu diesem Schild. Bis ich durch die Theorieprüfung durchgefallen bin bei meiner Führerscheinprüfung. Boah, haben wir das mal erzählt? Weil ich nicht wusste, was diese Warnhinweise auf Autos bedeuten. Es gibt nämlich, glaube ich, A, B, C. Und F. Ich glaube, A, B, C oder irgendwie noch so ein Kram. Und dann war irgendwie so, wofür steht ein A? Und dann hieß es ja, Abfalltransport, atomares Gut oder irgendwie Achtung, Neger am Steuer oder irgendwie sowas. Und ich habe halt gesagt, ja gut, das Einzige, was halbwegs Sinn ergibt, ist atomarer Inhalt. So von wegen, Alter, wenn du das lesen kannst, hau ab oder so, oder pass auf, dass du nicht mutierst oder pass jetzt auf, dass du keine Spinnen küsst oder so gerade. Nein, es ist Abfall. Leute, und ich denke so, ja, mir doch scheißegal, ob das Abfall oder Snickers transportiert. Niemals mit Logik an Fahrschulprüfungsfragen. Ja, das ist kompletter Bullshit. Und bei mir war es so, ich habe die Prüfung gemacht. Wir hatten dann schon an den Rechnern, saßen wir schon. Und dann habe da gesessen und durch ein Zufallsprinzip, da gibt es irgendwie 12.000 Fragen oder sowas, die leicht abgeändert immer sind. Und du kriegst durch Zufallsprinzip kriegst du dann Fragen zugeordnet, 30 oder sowas. Du darfst 11 Fehlerpunkte darfst nicht haben, du darfst 10 maximal haben. Ich wusste, okay, ich habe zwei mit 3 Punkten und eine mit 4 Punkten habe ich definitiv falsch beantwortet. Das weiß ich, die sind 100% falsch. Wird auch schon angezeigt. So, ich habe 10 Fehlerpunkte und ich hätte noch ein paar Fragen. Und dann kam eine Frage, die ich nicht wusste. Und das war die Frage, wie viel Liter Wasser braucht man, um einen Tropfen Öl zu verdünnen? Erstmal ich bin jetzt seit ein paar Jahren Autofahrer und das kam noch nicht vor, das Problem. Dann habe ich da aber gesessen und wusste nicht genau, was soll ich jetzt machen. Gut, ich habe eine 33%ige Chance, dass ich richtig beantworte. Ist sehr gering, weil es kostet ja auch Geld, so eine Prüfung. Ja. Ich gucke da nach links und plötzlich, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die Geschichte, gucke ich nach links und da hat jemand genau die gleiche Frage. Und es ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Die Chancen sind 12.000 zu 1. Aha. Er hat diese Frage plötzlich genau die gleiche, weiß es auch offensichtlich, hat dieses Gesicht, ich weiß es sofort, klickt auf Weiter und ist durch. Und dann habe ich auch einfach abgeguckt einfach und habe das dann angeklickt. Ja. Aber das ist ja kein Abgucken mehr. Das ist einfach nur das größte Glück der Welt. Ich fände es auch so gut, wenn du so klickst und es richtig und so, yes, yes, okay, komm, die nächste, okay. Ich wusste es schon. Das ist für dich so ein Glücksspielautomaten, einfach so, komm, ja. Einer geht noch, yes. Also völlig fern. Sie waren laut und durchgefallen, sorry. Ja. Nein. Am Ende so, ja, der hat bestanden, aber er kennt ja. Sie bestimmt gut aus. Ende vom Lied mit 10 Fehlerpunkten noch bestanden. Aber jetzt hast du so im Nebensatz so was erwähnt, worauf ich noch gerne eingehen möchte. Nein. Du warst nicht Skifahren. Ich war. Der Titzmeister also, auf Schienen. Also. Ich habe zwischendurch gedacht, was wäre jetzt, wenn mich jemand sieht, der vielleicht das Podcast so verhört oder gute Arbeit sieht. Ihr kennt mich an meiner bunten, roten Jacke, die noch über war. Schneehose oder die klassischen Jeans-Skifahrer? Nee, schon richtige Skihose. Schwarze Skihose, bunte, auffallend bunter Kugelblitzjacke. Helm auf, natürlich. Der Helm rote auf. Blitz? Natürlich Helm auf, ich gehe kein Risiko ein. Klar. So. Und dann habe ich so eine Skibrille, unter der ich meine eigentliche Brille trage. Toll, sieht wahnsinnig toll aus. Und ich habe einen Stil, naja, sagen wir so, ich kann mithalten mit Leuten, die schon sehr lange fahren, ja. Weil ich schnell fahre. Ich fahre rasant. Ich kenne da nichts. Ich sause durch Karacho. Die Berge mit Karacho. Aber ich habe einen grausamen Stil. Mhm. Also, weil mein Oberkörper ist auch zu groß zum Skifahren. Ja. Heißt, dass ich immer so, meine Beine sind halt, die gehen sehr weit auseinander, weil die sehr lang sind. Das heißt, meine Skier, die sind immer so ein bisschen, haben eigene Situationen am Laufen gerade. Eigene Agenda, so, die haben eigene Probleme auch. So, der eine ist auf einer Anhöhe gefahren, der andere Skier ist im Wald. So, die haben andere Probleme gerade. Ja, verschiedene aber, Probleme für verschiedene Skier. Ja, leider für eine Person. Ja. Und ich muss damit mit mir klarkommen, aber ich kann ganz gut mithalten mit Leuten, die ich länger fahren, aber halt mit einem furchtbaren Stil, weil ich auch, ja, es heißt, man muss in die Knie gehen und dann ist mein Oberkörper, weiß aber nicht genau, was er machen soll. Er ist nach vorne und dann ist mein Oberkörper auch nicht gleich, wenn er nach vorne ist, auch gleich so ein bisschen krumm, weil ich halt so groß bin. Das ist alles schwierig und dann fahre ich nicht so schön, leider einfach. Mhm. Aber macht Spaß. Und Stockeinsatz? Klar. Ja? Klar. Weil das ist immer das so Anfänger, also die anderen Stöcke einfach dabei. Ja. Also eher so als Ballast. Wir haben auch gelernt, dann, ohne Stöcke zu fahren, ja, am Anfang. Genau, das war das Erste, was wir machen. Und seitdem denke ich mir, ja, euch brauche ich nicht. Die habe ich einfach, die sind jetzt da. Ja. Die sind cool, um die Bindung aufzumachen. Oder so wie bei Ben Hur, dann irgendwie die anderen abzudrängen, so von der Piste. Das ist immer ganz gut, ja. Und dann war vor mir jemand im Lift, hat sich angestellt und hat gesagt, hinter mir war so ein Mädchen. Und die kam dann zu mir und hat gesagt, ja, lässt mich vor, ich bin YouTuberin. Wirklich? Ja. Und da habe ich kurz überlegt, lass ich jetzt vor? Ist das so ein Ding, was man jetzt sagt plötzlich? Und dann habe ich gesagt, das ist ja ein Ernst. Keine Ahnung. War das eine Bekanntere? Keine Ahnung. Wie alt war die denn? Ich kenne die aber auch alle nicht. Boah, schätzungsweise 19 bis 21 Jahre alt. Ja. Kleiner, ein bisschen blonder. Und nicht Bibi. Fiepsige, nein, die kenne ich. Fiepsige Stimme. Und hat gesagt, ja, kann ich vor, ich bin YouTuberin. Und dann habe ich gesagt, nein. Nee. Müssen wir vielleicht mal recherchieren. Mal kurze Rechercheaufgabe da an die Podcast-UFO, DPU-Army. Welche YouTuberin könnte das gewesen sein, die vor wie vielen Tagen? Letztes Wochenende? Letztes Wochenende in Winterberg. In Winterberg Skifahren war. Ja. Die hat wahrscheinlich einen Vlog gemacht. Vielleicht ist in diesem Vlog irgendwo auf der Piste Stefan Tietze. Der sagt, gefilmt. Der lässt mich nicht vorbei. Oder wenn sie irgendwie so im Lift so sich selber filmt und im Hintergrund, findet mal diesen Vlog und schaut mal, ob ihr Stefan Tietze. Ich bin noch lange. Der rote Kugelblitz. Ich bin noch lange hinterhergefahren, wütend nach diesem Satz. Ich glaube, ich könnte dann wirklich drauf sein. Ich weiß nicht, ob es eine GoPro hat. Aber das ist ja mega gut. Lass mich vor, ich bin YouTuberin. Was ist das für ein Satz? Ich gehe auch nicht rum und sage, lass mich vor, ich bin Feuerwehrmann. Mastermind, ja, Comedy Mastermind. Lass mich vor, ich bin Arzt. Macht alles Sinn, leider einfach. Das ist schon Comedy Mastermind. Oh, sorry. Ja, das ist schon ganz geil eigentlich. Ja, aber man ist auch so ein bisschen perplex und will so, weil niemand fragt, ob er vor kann, wenn er nicht wirklich einen guten Grund hat eigentlich. Das ist eine unübliche Kombination an Sätzen. Lassen Sie mich vor, ich bin eigentlich was Unwichtiges ja. für das Vorkommen. Aber stimmt, heutzutage kann man das ja alles filmen. Das war früher, als ich noch viel Ski gefahren bin, immer mein Traum, so eine Skifahrt zu filmen. Irgendwann hatte ich mein Handy mit einer Kamerafunktion und habe das dann auch gefilmt und dachte mir, ich bin extra so wahnsinnig schnell gefahren, so schnell ich konnte, irgendwie durch die Waldstrecke so links, rechts, hin und her und habe mir das im Nachhinein angeschaut und es sieht so langweilig aus. Einfach, es sieht so lame aus. So und ich so, so mega, als wäre das mega aufregend. Ist es nicht. Überhaupt nicht. Und es war so enttäuschend, weil ich mir immer bei jeder Strecke vorgestellt habe, boah, wenn ich das filmen könnte. Aber du kannst bestimmt gut Ski fahren, ne? Weiß ich nicht. Bin irgendwann auch halt auf Snowblades umgestiegen, weil es die Technik zu anspruchsvoll war. Aber da habe ich dann halt auch ein paar gute Tricks hingelegt. Also 360 war dabei und so Darkslide und so war alles drin. Und dann halt auch irgendwie schön Bohemian Like You auf dem Ohr, irgendwie schön die Piste runter. Oh Gott, Bohemian Like. Aber war ja früher, ja, ich will jetzt nicht in früher Diskussion, aber gar nicht so einfach, solche Songs A zu finden ja. Und B irgendwie auf seine eigene. Nein, du bist ein bisschen älter als ich. Bei uns war es einfach. Bei uns gab es schon einen MP3-Player, als ich mich für Musik interessiert. Ich hatte irgendwann meinen ersten MP3-Player bei der iPod Shuffle ohne Display. Ja, cooles Ding. Wo du ein einziges Album drauftragen konntest. Also ja. 20 Songs. Ah, ich glaube mehr. Und dann hattest du, auf den ersten, glaube ich, du hattest wirklich 100 Megabyte oder so. Oder irgendwie sowas in der Ecke. Und halt irgendwie so 20 oder 50 Songs oder so. Aber halt dann, du hattest auch nur entweder Shuffle-Mode oder der Reihe nach Mode, aber keine Playlist oder sowas, sondern einfach nur alle Songs, die da drauf waren. Da habe ich auch mal einen Urlaub lang nur den Soundtrack von Die fabelhafte Welt der Amelie gehört. Ununterbrochen, konstant, hoch und runter, weil ich sonst irgendwann nichts anderes hatte. Ja. Oh Gott, ey. Das ist furchtbar. Und was ist das einzige Hit? Das ist der einzige Hit da drauf. Was ist denn noch auf dem Album? Ach, ganz tolle Sachen. Ja? Schöner Walzer. Ah, ja. Schöner Walzer von Amelie. Und schöner Chanson von Amelie. Und was macht Amelie jetzt? Teil 2. Oh nein, Amelie, geh nicht in den Supermarkt. Amelie an der Flöte und halt einfach die ganze. Das ist ein toller Film. Amelie lernt Blockflöte. Oh, den mag ich nicht. Ja. Ey, du hast auch viel Soundtrack, ne? Ich liebe Soundtrack. Mittlerweile nicht mehr. Ich habe früher, als ich noch keine Ahnung von Musik hatte, viel Soundtrack gehört. Aber mittlerweile bin ich da eigentlich komplett weg davon. Also gibt mir gar nichts mehr. So manchmal dann auch so ein, zwei Songs, aber sonst gar nicht viel. Ja, du bist ja unter den 1% John Williams-Hörern der Welt angekommen, laut Spotify. Von daher. Ich glaube, ich höre mehr John Williams als John Williams. Das kann gut sein. Ja. Glaubst du mal, das habe ich mir auch gefragt, dass du mal einen Film häufiger gesehen hast als der Regisseur? Weil Regisseure gucken den Film ja häufig, auch dann im ganzen Postproduktionsapparat. Da gucken die einfach, die schneiden ja auch oft. Ja, ist dann halt schwer, ne? Die sehen halt dann eine Szene irgendwie 100 Mal. Nee, aber die gucken auch. Ich meine, einen Film in Länge. Also wirklich den ganzen Film. Auch die ganzen Screenings, in den ganzen Q&As, die hier sind. Nee, glaube ich nicht. Mein Rekord ist ja Flucht der Karibik 1 mit 13 Mal. Im Kino. What? Dann im Heimkino bestimmt warum noch 20 hast, warum Mal. Warum hast du den so lange gesehen? Weil es ein guter Film ist. Ich habe den irgendwie, da waren Ferien. Ja, 13 Mal ist eine exorbitante Menge. Ich habe jeden Menge. Tag gesehen. Ich war jeden Tag im Kino, weil ich nichts zu tun hatte und mir dachte, ach ja, heute noch mal Kino schön. Aber dann noch mal der gleiche Film? Jeden Tag. Jesus, aber. Ey, Flucht der Karibik ist ein richtig geiler Film. Der ist ein guter Film. Teil 1. Super Film. Ihr könnt ja ausrechnen, wie alt ich damals war. 12 oder so wahrscheinlich. 16 oder so. Aber richtig guter Film. Ja, ist auch ein guter Film, weil man den 13 Mal gucken muss. Ich würde auch den besten Film, den ich gesehen habe, nicht 13 Mal nacheinander gucken. Doch, ich bin immer so ein Wiederholungsgucker. Ich schaue jedes Jahr die Herr-der-Ringe-Trilogie, ich schaue jedes Jahr die Oceans-Trilogie, ich schaue jedes Jahr mindestens einmal Seven, Donnie Darko, schaue ich jedes Jahr seit Jahrzehnten schon. Ja. Immer wieder. Ich bin einfach ein Comfort-Food-Gönner. Ich drücke mir das rein. Ein Traditionalist. Ja. Traditionalisten sind nicht einzunehmen. Schädlich für die Gesellschaft. Ja, ja stimmt. Naja. Nee, aber ist richtig. Aber woher kommt das Skifahren so? Also wie muss man sich, warst du da mit Kumpels irgendwie ein bisschen Après-Ski, ein bisschen auf Saufen da ein bisschen irgendwie Glühwein noch reingedrückt und so? Bier reingepfeffert. Ja? Die Nähe zu Winterberg ist dann doch ein Argument. Man fährt da nicht so lange hin. Und Skifahren ist schon cool. Macht schon Spaß. Für die Piste runterrudeln. Aber bin ich nicht so oft. Wir waren damals in der Skifreizeit. Eine furchtbare Idee mit Leuten, die gerade nicht in der Lage sind, auf sich selber aufzupassen oder auf andere, nichts können, auch mit allen so tollpatschig umgehen, mit einem Haufen 14-Jähriger in die Skifreizeit zu fahren, als Schule, was eine blöde Idee. Es ist einfach so, es ist lebensmüde. Es ist lebensmüde. Jedes Mal gehen da zwei einfach drauf. Ja, und dann waren 20 Leute und es waren 3 Lehrer dabei. Natürlich müssen so viele dabei sein, weil es ist mördergefährlich. Und es ist ganz, ganz so seltsam zu gucken, wie das dann so ablief. Und dann sind auch manche Mädchen sind einfach so lebensgefährlich Klippen, haben sich dann verfangen in so süße Mädchen, die so rumgefahren sind und plötzlich oh! Und dann sind sie einfach so von dem Tod 12.000 Meter in der Tiefe, hängt noch so ein kleines Netz, hängen sie dann so drin. Und dann hat der Lehrer erstmal ein Handy rausgeholt, hat gerade ein Foto gemacht. Hanna. Und dann hat er ein Foto gemacht und dann hat er ihr geholfen erst. Ja. Dann sind wir mit so schwarzen Pisten runtergefahren, die wirklich einfach einen furchtbaren Winkel haben. Also ganz schlimm. Du konntest auch nicht, vereist wahrscheinlich. Ja, vereist und du konntest nicht den Boden, du konntest nicht den Grund sehen, wenn du also an der Klippe standst, weil es so steil war. Oh, das war ganz schön heftig. Es war auch ganz schön weit oben. Also wirklich 3000 Meter oder sowas. Und dann sind. Nee, das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Das weiß ich. Wie Selbstbewusstsein gerade in komplettes Unwissen umgeschwungen. Das weiß ich jetzt nicht, das stimmt. Und dann sind alle gefahren aus der Gruppe. Und dann weiß ich noch, unser das war ein cooler Lehrer, der hat uns da mal sowas machen lassen. Der hatte auch über seinem Helm noch so eine Mütze mit so zwei Hörnern drauf gehabt, so ein Satan-Typ. Aber es war ein cooler Sportlehrer. Hey. Und der hat uns dann runterfahren lassen und nacheinander sind alle ausgerutscht. Ja. Alle sind so langsam den Berg runtergerutscht. Hab ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Und ist halt hinterhergefahren, hat alle Stöcke eingesammelt und hat am Ende so ein großes, einfach so Arme voller Stöcker und ist dann hinterhergefahren. Und über mir ist Rico, der dicke Rico, habe ich schon oft erzählt, oh, wo alle immer Angst hatten, dass er der Amokläufer wird. Mhm. Und er ist dann langsam runtergerutscht auf mich zu, mit seinen Stöckern einfach so vorne raus. Und dann bin ich wirklich, dann habe ich ihn gesehen, wie er gekommen ist. Ich wäre gestorben, bin dann hochgesprungen, jetzt habe ich abgesprungen vom Boden, abgestoßen und er ist unter mir hergerutscht und ich bin wieder gelandet. Und das war so, das war heftig. Er rutscht runter in sein Tod. Scheiß auf Rico. Aber allen war Rico egal. Also. Nein, Stefan! Bei uns im Skilager sind auch zwei fast gestorben, die irgendwie so hart ineinander gefahren sind, dass der eine Schädelbasisbruch hatte, okay, direkt ins Krankenhaus und die andere war auch irgendwie down. Und da weiß ich noch, ich war einer der Freunde des Jungen, der im Krankenhaus war. Und dann habe ich mich mit einer Freundin des Mädchens, die nicht im Krankenhaus war, der es einigermaßen gut ging, unterhalten. Und wir so, ja, geil, irgendwie mega, hat die voll umgehauen und so, cool, krasser Typ. Und die Mädchen halt mit hochrotem Gesicht verheult und so, nein, hoffentlich, ihr geht's so schlecht. Und sie hat gesagt, es tut so weh. Und wir sind so, geil, so was los mit euch? Einfach so ganz klar, damals noch so ganz klar, Jungs so, Mädchen so, einfach Jungs ganz straight, einfach so. Aber dann waren wir auch mal mit einer Gruppe, später noch in Jugendjahren, zusammen Skifahren, unter anderem mit dem Mädchen, das ich verliebt war zu der Zeit. Und dann haben wir irgendwie, waren wir Skifahren. Und dann haben wir danach irgendwie so Rast gemacht in so einem Restaurant oder so. Und dann hat dieses Mädchen, so wollte diesen Streich machen, dass sie so diesen Salzstreuer aufdreht, sodass der Nächste dann das ganze Salz sich drüber streut. Und in dem Moment fand ich sie nicht mehr cool. Und dann dachte ich mir, was bist du eigentlich für ein Mensch? So, das ist nicht cool. Ja, bei dir ist es so, Essen. Aber mir ist es wirklich so dann so. Ist ein ganz komisches Thema. Ja. So, bei Essen, der ich mir dann, ich das gute Steak versalzen. Ich habe echt an die versalzene Currywurst gedacht. Dachte mir, daran ist nichts schön, Annalena. Nichts ist daran gut. Ich liebe dich nicht mehr. Ich aus, liebe vorbei. Ich liebe das Steak. Und das Steak rettet er ist dahin, hat den Salzstreuer wieder zugedreht. Ja. Und eine gute Tat vollbracht. Das Steak getätschelt. Das war echt, ich stell mir gerade so vor, ein Moment war alles weg. Die Geschichte aus Sicht des Mädchens. Oh nein, fuck. Die Fette steht auf mich. Was mache ich dagegen? Ich weiß was. Ich muss du, musst irgendwas, in du musst irgendwas für Essen machen, damit sie dich hasst. Auch wie wenn sie einfach sie nennt, weil du die Fette hast. Ja, mach einfach den Salzstreuer auf, so, damit sie dich hasst. Ja, aber heute, ich meine, ich bin ein Prankster, ich bin ein Gag, ich bin eine Gagmaschine. Heute würde ich es mega feiern, ja. Außer aber damals war ich, glaube ich, ein ganz anderer Mensch, wo ich dachte einfach so, das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Nur auch mit deinen langen Haaren, stell mir vor, das ist jetzt wirklich nicht so cool. Ja, vor allem auch so, als ob die das interessieren würde, ob ich sie mag oder nicht so. Und auch so, Annalena, ich finde es nicht cool. Ja, die Fresse, ja, bewirf mich mit Mayonnaise-Päckchen oder so. Oh nein, du fängst sie alle auf und lädst sie behutsam auf den Boden. Genau, und trink sie aus. Ich muss euch schützen, in meinem Körper seid ihr sicher. Ich stehe immer gerade so mit den langen Haaren, so gar keinen Spaß verstehe. Also bei jedem Gag sofort auf, nee Leute, das ist gerade echt nicht so in Ordnung, was ihr da macht. Das ist nicht cool. So, das ist echt gerade nicht so lustig, cool. Ja. Also mit Essen macht man schon mal per se keinen Spaß, ja. Aber mit allem anderen bitte auch nicht. Ja. Also halt ein bisschen leiser. Ey. Ich glaube, ich war früher echt, ganz anders so. Ja, ich auch. Aber das ist normal. Leute es gibt so eine Dr. House-Folge, wo es darum geht, dass Leute sich nicht verändern. Und er am Ende Recht behält. Und die ganze Folge sagt aus, Menschen verändern sich nicht. Menschen bleiben immer gleich. Auch wenn sich so ein bisschen was zwischendurch ändert, Sprache, je nachdem, mit wem man abhängt. So. Aber eigentlich ist es die falsche Botschaft. Menschen verändern sich. Ja, aber ich finde so, vor allem bei jungen Menschen, bei so Jugendlichen in der Pubertät, merkt man immer ganz stark, dass sie oft so gerade in so einer Phase drin sind und man sich denkt, so deren Persönlichkeit ändert sich wöchentlich, ständig hin und her. Unser Prakti zum Beispiel, Schülerpraktikant, ganz süßer kleiner Junge. Ich habe heute gekocht und ich wollte halt eigentlich einen Linsentopf machen, weil ich ein Vollidiot bin und habe das mit den Linsen überhaupt nicht auf die Reihe bekommen und habe mich dann kurzfristig noch für Reis einen Topf entschieden. Und dann kam er so zu mir und so, ah, was kochst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte erst einen Linseneintopf machen, aber habe das nicht geschafft, jetzt nehme ich Reis. Und dann meinte er so, ja, das Leben ist voller unvorhergesehener Ereignisse. Und ich gucke so an, denke so, ja, das stimmt, alles klar, okay. Und wo ich mir dachte, der ist auch gerade in so einer Phase drin, so ja, sich ganz elaboriert ausdrücken und so die Welt gerade wahrnehmen, wo ich mir denke, in 2 Wochen rennst du irgendwie My Little Pony hinterher. So, wo ich mir dachte, so cool eigentlich, so eine flexible Persönlichkeit zu haben, wo man in der nächsten Woche ganz anders sein kann. Und man denkt, ja, der ist halt in der Pubertät, aber der ist jetzt halt Mettler. Und nächste Woche ist er irgendwie so Hochseilkünstler oder so, wie so Benjamin Blümchen, der jede Woche einen anderen Job hat. Genau, wie meine, irgendwann zu, in die Weihnachtszeit meine Tante mir erzählt hat, dass ich immer Zaubershows gemacht habe, zwischenzeitlich. Kann ich mir aber gut vor. Ich hatte eine Zaubershow dann immer und das allen Tieren auf die Nerven gegangen, weil ich immer, alle konnten noch nicht anfangen zu essen, so Essen war schon längst da, im guten Restaurant und ich hatte erstmal meinen Zauberkasten ausgebreitet und hab dann, sind mir Dinge runtergefallen, dann musste ich wieder neu aufbauen und alle waren extrem genervt, aber war okay dann die Zaubershow. Yeah. Und dann hatte ich danach die Woche eine Piratenphase, wo ich eine Piratenshow gemacht habe, nach die Woche eine Jonglierphase, erst mit Bällen, dann habe ich so Keulen bekommen tatsächlich und dann wollte ich Fackeln haben, da haben meine Eltern gesagt, nein, das wird nicht passieren, dass du Fackeln hast. Und dann habe ich eine andere Phase gesucht und das hält bis heute so ein bisschen an. Ich habe mich nicht so wirklich verändert. Ich habe immer meine verschiedenen Phasen. Du machst jetzt seit 4 Jahren dasselbe. Du bist Star Wars Fan, kaufst Schwachsinn und schreibst Comedy. Ja, weiß ich nicht genau. So viel verändert sich nicht. Doch, ich schon Phasen. Innerlich vielleicht. Nee, ich habe auch mal eine Phase, wo ich denke, boah, jetzt willst du was Seriöses schreiben. Jetzt willst du was. Und dann habe ich wieder eine Phase, wo ich denke, jetzt will ich einen Stand-Up-Comedy machen und so. Ob man das dann durchzieht, aber man redet sich zumindest das selber so ein bisschen ein. Ich kann mich noch erinnern, früher, ich habe einen prägenden Moment in meiner Comedy-Laufbahn. Als Kind war ich noch sehr klein, irgendwie 10 oder so. Da habe ich mit meinem Cousin immer bei meiner Oma Späße gemacht. Und da haben wir irgendwie, waren ganz viele Freunde meiner Oma irgendwie zu Besuch, irgendwie so Kaffeekranz, so 20 Leute da, riesengroßes Event. Und dann dachten wir, oh, jetzt machen wir was, mega geil. Und dann haben wir mich so verkleidet. Und wir fanden es allein schon so lustig, dass ich den Mantel eines Erwachsenen trage. So ein Hausmeister, grauen Kittel, habe ich getragen, der mir halt viel zu lang war. Und wir haben uns kaputt gelacht. Und dann hatten wir so, boah, und wenn der eine Dose Cola in der Tasche hat. Und dann hatten wir die Dose Cola und so, oh, und wir haben uns kaputt gelacht und fanden es so lustig. Ey, das müssen wir den anderen zeigen. Und dann kam mein Cousin so und der meint so, hey, sorry, gerade mal ganz kurz, ey, Florentin ist gerade mega lustig. Ey, guckt euch das mal an. Und dann komme ich so raus, als kleiner Typ so und hab halt so einen Kittel an und eine Cola-Dose in der Tasche und alle so Jesus. Nichts und ich so, ist das nicht lustig? Ich weiß es auch nicht so, ich weiß es auch nicht. Und ich weiß noch, wie das so richtig so Und ich will Leute zum Lachen bringen können. Bin ich wieder gegangen und dachte mir so, das war echt nichts, ey, da muss ich echt nochmal dran feilen. Ja, und seitdem feilte daran. Seitdem. Ich hab so die Kittel-Cola-Dosen-Nummer immer noch nicht so ganz geknackt. Der Sketch, den du letzte Woche vorgeschlagen hast, der Kittel-Cola-Dosen-Sketch, war sehr nah dran. Hat auch niemand drüber gelacht. Aber du siehst es durch. Schon, ja. Das finde ich nicht schlecht. Und irgendwann kommt der große Florentin-Will-Kittel-Sketch. Ja. Und wenn der funktioniert, dann hörst du dann auf mit Comedy. Dann ist das Trauma gelöst und ich hab die Urszene verdrängt und dann ab dann, zack, löst sich alles auf. Du hörst auf mit Comedy, machst nur noch seriösen Quatsch. Ja. Ja, das wäre doch großartig. Ja. So könnt ihr Florentin Wills Karriere beenden, glaube ich, indem ihr ihn dazu bringt, ihm diesen Sketch zu ermöglichen. Glaubst du, du könntest jedes Buch schreiben? Wenn jetzt jemand sagt, schreib ein Buch über Solarzellen. Ich könnte ein könntest Buch, du das, machst du das? Wie ich hier mich auch reingemogelt habe, ist, ich habe den Stil von Böhmermann, adaptiert. Ja. Beim Anfang bei dem Gastbatzen. Und da hat der Produzent nochmal nachher zu mir gesagt, du hast den Stil erstaunlich gut kopiert. Mhm. Und deswegen bist du eigentlich jetzt da, wo du bist. Ich glaube, ich bin ich kann gute Stile kopieren, glaube ich. Aber das ist ja auch eine sehr wichtige Fähigkeit als Autor, als Staffwriter. Du im Grunde ja gerade als Late-Night-Moderator nichts anderes machst, als die Stimme des Moderatoren zu imitieren. Aber ist die Frage, ob der Inhalt dann immer der ist, den man so will. Ich finde es interessant, wenn jemand in deinem Stil schreiben würde. Wir haben uns letztens auch überlegt, dass wenn jeder von uns 4, die für gute Arbeit schreiben, einen Sketch schreiben, ob man dann, wenn man die nicht kennt, rauslesen könnte, sofort. Wer welchen. Also Katja sofort. Ja, Katja also sofort. Allein schon wegen Tarkan könnte ich auch sofort erkennen. Und weil jede Figur immer anders heißt, obwohl es immer dieselbe Figur ist. Und weil die erste Seite eine leere Seite ist. Ja, vier leere Seiten, dann erstmal drei GIFs und dann so, das habe ich jetzt nicht von Modern Family geklaut. Ja. Und dann werden so, warum schreibst du das überhaupt hin? Sorry, ich habe keine Endpointe, die ist mir nicht eingefallen, aber ich schieße schon mal das Skript. Ja, immer so, das Gute an diesem Sketch ist, dass er keine Pointe hat. Immer so negative Dinge positiv. Oh, alles klein geschrieben, teilweise so Sonderzeichen drin. Ja, ja, Katja. Tarkan erkennt man keine Gags drin. Florentin erkennt man daran, weil es so super weird ist, super originell. Wow. Ja. Und bei mir ist, glaube ich. Ist einfach ein guter, solider Sketch. Guter, solider Sketch. Handwerklich gut durchgemacht, kann man umsetzen. Langweilig gut. Ja, erwartbar gut. Ja. Genau die gute Pointe, die man erwartet, aber langweilig. Das ist wirklich eine große Lüge. Das ist genauso, wenn man jetzt irgendwie so Spekulation macht. Ich meine, wir müssen gar nicht über The Last Jedi reden, aber wenn man jetzt ganze Spekulation macht, wie es sein soll und wie es cool wäre, denke ich mir auch immer so, will man denn, dass seine Erwartungen erfüllt werden? Ja. Aber eigentlich ja nicht. So, weil das lesen wir zum Beispiel unter unseren Sketchen oft so. Es wäre viel lustiger gewesen, wenn, wo ich mir denke so, willst du denn, dass wir deine Ideen übersetzen? Weil du willst ja eigentlich genau gerade andere Ideen sehen. So. Das ist, was ist denn da der und der was, Witz daran? Was viele Filme heutzutage auch falsch machen, finde ich, ist nur meine blöde kleine Meinung. Aber ist, glaube ich, dass die zu perfekt sein wollen und keine Edginess mehr haben. Das Gute an La La Land zum Beispiel ist ja, dass der mal all in geht einfach und teilweise einfach auch cheesy ist und auch gewollt cheesy. Natürlich macht er das wieder mit so einem Augenzwinkern, aber das sind die Stellen, die nerven. Ich finde es geil, wenn man denkt, man könnte eine Parodie über diesen Film machen. Das sind, die besten Filme sind Filme, die parodiert wurden, meiner Meinung nach. Und das sind Filme, die es den eigenen Stil entwickelt haben. Und dann hier und da einfach mal auch zu weit gegangen sind. Es gibt so furchtbare Szenen bei den alten Star Wars Filmen. Furchtbar cheesy Szenen. Ja. Auch in den speziellen in den Deleted Scenes, die den Film komplett kaputt gemacht haben. Schaut euch das mal an. Guckt euch mal die Deleted Scenes von Empire Strikes Back zum Beispiel an. Der originalen Star Wars Trilogie. Alter. Unfassbar. Ja, und ich glaube mir auch, wir würden auch über Szenen, die jetzt noch drin sind, das Gleiche sagen, wenn das die Deleted Scenes wären. Das ist für schwer zu sagen. Glaube ich aber auch. Ja. Und dann manchmal sind die einfach all in gegangen. Das ist zu cool zu sehen, einfach auch. Ja. Naja. Ja. Wir freuen uns alle auf den neuen Star Wars-Teil und werden natürlich berichten. Yes! Ganz besonders wird Antenne Alderaan berichten. Ja. Für Untin ist jetzt hier eingeladen. Ja, dann bis dahin viel Spaß und haut mal was raus. Und ich freue mich sehr, falls jemand tatsächlich das Vlog-Video finden würde. Oh, das wäre so. Von der YouTuberin, die ihren Ausflug in Winterberg mit Stefan gefunden hat. Natürlich, das ist doch ein Ereignis, was die zum Thema machen würden. Jemand hat gesagt, ich lasse dich nicht vor. Das ist doch sowas, da machen die 10 Videos drüber, oder? Aber nicht? Hast du sie dann erst vorgelassen oder nicht? Nein. Nee, echt nicht? Nein. Dann standest du noch die ganze Zeit mit ihr in der Schlange. Mega unangenehm. Mega Death unangenehm. Stare. Klar, aber ich habe auch natürlich Dexter bekommen. Aber könnt ihr nicht zu zweit in den Lift gehen? Das will doch niemand mit sowas. Nein. Ach, das waren immer die Schlimmsten. Ich war mit meinen Leuten da. Ja, ja. Die sind alle glaubst du, dass ich alleine. Komischerweise auf keiner Aufnahme zu sehen war. Immer nur der rote Blitz alleine. Ja, glaubst du, dass der Kugelblitz alleine nach Winterberg fährt, sich da Skier anschnallt? Ehrlich jetzt? Das glaubst du von mir? Ey, ich eigentlich glaube, ich würde lieber alleine Ski fahren. Ja, du willst alles lieber alleine machen. Du bist ein Alleinzugänger. Auch spannend. Ja. Lass uns da mal nächste Woche drüber reden. Alles klar, und bis dahin noch viel Spaß. Ciao! Viel Spaß mit anderen Podcasts. Haut rein, bis dann, macht's gut. Ciao, tschüss. Und wir heben ab.